SWR 2 Radioart Hörspiel. Alljährlich werden beim Prix Europa in Berlin die besten europäischen Film- und Hörfunkproduktionen ausgezeichnet. Im vergangenen Herbst schickte der SWR das Hörspiel Spekulation Sommer von Walter Filz ins Rennen, das unter 42 konkurrierenden Produktionen aus 23 Ländern immerhin auf Platz 8 gelangte. Den ersten Platz eroberte ebenfalls ein deutsches Hörspiel, das beim Rundfunk Berlin-Brandenburg entstanden ist und das wir Ihnen heute vorführen möchten. Im Krokodilsumpf gewann den Prix Europa 2005. Der Autor ist David Zane Meyrowitz, geboren 1943 in New York, der für das Hörspiel schon seit Jahrzehnten viel beachtete Texte schreibt. In den letzten Jahren hat er seine eigenen Stücke hin und wieder auch selbst inszeniert, so wie es bei Im Krokodilsumpf der Fall ist. Dieses Hörspiel geht von einer Situation aus, die wahrscheinlich viele kennen. Unter den unerwünschten E-Mails erscheint ein sogenanntes Arbeitsangebot, das Ihnen mit wenig Mühe zu viel Geld verhelfen soll. Einzige Bedingung? Sie müssen sich damit einverstanden erklären, dass eine große Geldsumme auf Ihrem Konto geparkt und von Ihnen weiter überwiesen wird. Es winkt eine verlockende Provision. Dass es hier nicht mit rechten Dingen zugehen kann, ahnt jeder. Und kaum jemand wird zögern, die Spam-Mail sofort in den Papierkorb zu klicken. Elmo jedoch, die Hauptfigur in dem Hörspiel von David Zane Meyrowitz, reagiert so, wie wir es nie wagen würden. Irgendetwas treibt ihn, das Spiel mitzuspielen, und dann lässt es Elmo nicht mehr los und wird zur Obsession, die im langweiligen Deutschland beginnt und ihn in ein dunkles, verführerisches Afrika zieht. Im Krokodilsumpf. Hörspiel von David Zane Meyrowitz. Dear Deitch, I am Mrs. Emily S.M. Allinter, a Cameroonian, the second wife to Chief S.M. Allinter, a Nigerian, who died on the 1st of September 2001. Before his death, he was... Ist das nicht ein Fehler, Elmo, auf Englisch? Was? Dead mit D statt mit TH? Keine Ahnung. The chairman of Fortune Group. I am contacting you to develop a business relationship. Ja, das war heute Morgen unter den Pornomails. Verarschung. Vor dem Tod meines Mannes? Sie schreibt das falsch. Ja, scheiß drauf, ist doch nicht wichtig. Ja, wie eben zuvor gesagt, bin ich die Zweitfrau, während die Hauptfrau eine Amerikanerin war, die Mrs. Millicent Assim Allenta heißt. Millicent, ja. Das muss eine Weiße sein, diese Gattin Nummer 1. Rainer, ist doch scheißegal, mach mal weiter. Bitte. Wir beide haben hier zwei Kinder. Nach dem Tod von unserem Mann, ist gut, nutzte sie ihre Position als Hauptfrau, um den gesamten verfügbaren Nachlass sowie das Bargeld von Häuptling Assim Allenta zu beanspruchen. Selbst die Familie meines Mannes konnte nichts tun, weil sie... um ihren eigenen Anteil an dem Erbe zu kämpfen das hatte. Das war zwischen den Pornomails heute und Morgen. Während ich in unserem Landhaus um meinen Gatten trauerte, fand ich in einem Safe in einem seiner Privatzimmer einige Dokumente, die beweisen, dass mein Mann bei einer Versicherungsgesellschaft 29 Millionen US-Dollar deponiert hat. Wo der Wert in Form von Edelsteinen und Goldbarren deponiert wurde, für einen nicht definierten ausländischen Empfänger und angesichts der Lage... Und mein Anteil? Ungefähr 6 Millionen Dollar vor Abzug der Steuern. Ja. Und dazu kannst du sie füllen. Sie ist eine hilflose schwarze Witwe. Ja, und was muss ich tun, um daran zu kommen? Gar nicht. Sie muss nur 29 Millionen auf ein ausländisches Konto überweisen. Aber Rainer, warum meins? Weil du einer von 10.000 Hamburgern bist, die heute diese E-Mail bekommen haben. Ganz zu schweigen von denen in anderen Städten. Gibt's da einen Absender? Ja, sogar eine Telefonnummer von ihrem Anwalt in Lagos, Nigeria. Ja, was soll ich jetzt tun? Sie von deiner Festplatte löschen, Elmo. Auf der Stelle und nicht antworten. Lieber Bruder Dietsch, danke für Ihr Verständnis und dass Sie meine E-Mail ernsthaft bedacht haben. Mein Fall ist der Fall von einer trauernde, verzweifelte Witwe ohne mein Zutun in einer bemitleidenswerten Lage. Ich bin das Opfer von altmodischen, barbarischen Sitten und Bräuche. Und plötzlich schreibt sie auf Deutsch und macht sogar die richtigen Fehler. Ja, sie war in den 80er Jahren Au-pair-Mädchen in Wuppertal, das sagt sie jedenfalls. Warum hast du ihr geantwortet? Hatten wir nicht verabredet? Das ist ein Scherz, lies weiter. Mein Mann hat vor seinem Tod die Summe von 29 Millionen US-Dollar als Trustdepot an einer Finanzierungsgesellschaft anvertraut. Und nach seinem Tod, das Geld wurde nicht ins Ausland gebracht. Daraufhin habe ich meinem Rechtsanwalt gesagt, ich solle wegen Eile mit einer ausländischen Partner in Verbindung treten, der mir helfen kann, das Vermögen zu bekommen. Warum verscheißt du deine Zeit mit sowas? Ich habe gedacht... Du hast gedacht, das ist ja ganz ja, was Neues. Ja, klar ist das ganze Beschiss. Klar. Ja, bezweifelt ja auch keiner. Du offensichtlich. Du verstehst meine Psychologie nicht, Marion. Was hast du für eine Psychologie? Sieh mal, wenn man weiß, dass es Betrug ist, wenn man das im Voraus weiß, dann kann man auch nicht beschissen werden. Hallo, Mr. Abu Bakr oder so ähnlich. Speak louder, I can hear you. Yes, I'm speaking German language. German language? Yes, from Hamburg, from Germany. This is Lagos, Nigeria. We speak Hausa, Igbo and Yoruba here. English too. Okay, but I'm not. I only German. I'm wanting to speaking to Mr. Abu Bakr. What? Wie heißt das eigentlich? Rechtsanwalt. Who? Rechtsanwalt. What? Abu. Scheiße, das ist völlig sinnlos. Ich habe Ihre Anschrift von Bundesministerium für Wirtschaft und Finanzen unseres Landes. Aha. Ihr Name wird gebraucht, um das Eigentum des Geldes auf Sie zu überschreiben und Sie eingetragen werden als neuer Besitzer des Fonds und neuer Geschäftspartner von mein verstorbener Gatte. Ja, Ersatzteile Dietsch. Abu Bakr. Hallo? Wo haben Sie die Nummer her? Sie haben eben hier angerufen. Ihre Nummer ist auf meinem Display. Ich rufe nur zurück. Das ist aber komisch. Sie klingen genauso wie der Mann, mit dem ich gerade eben gesprochen habe, nur dass der kein Deutsch konnte. Was kann ich für Sie tun, Herr Dietsch? Sagen Sie mal, woher wissen Sie meinen Namen? Sie haben gesagt, Ersatzteile Dietsch. Ich dachte, er wird nicht Herr Ersatzteile heißen. Also... ich soll anrufen wegen Emily Alinta, um ihre Geschichte zu überprüfen. Sie ist meine Klientin. Aha. Ist sie okay? Also zuverlässig? Ich meine, ist sie vertrauenswürdig? Was sagen Sie? Ja, ich wollte fragen, wenn ich da jetzt hineinverwickelt werde, da brauche ich ein paar Referenzen. Einen Moment mal. Meine Klientin muss die Fonds ihres Gatten auf ein sicheres Konto in Europa oder Amerika überweisen. In Nigeria herrscht zu viel Korruption, als sie das Risiko eingehen könnte. Sie sucht Hilfe. Von Ihnen oder jemand anderem. Aha. Ach so, das heißt, es gibt also noch andere. Selbstverständlich. Sie kennt sie nicht, Herr Dietsch. Warum sollte sie Ihnen ihr Vermögen anvertrauen? Sie hat mit mehreren Personen auf einer Liste des Wirtschafts- und Finanzministeriums in Lagos Kontakt aufgenommen. Wir warten jetzt auf die Antworten, um zu entscheiden, wer der Vertrauenswürdigste ist. Aber das ist Beschiss, oder? Wenn Sie das denken... Warum rufen Sie mich dann an und verschwenden meine Zeit? Ja, wer kann denn so naiv sein und glauben, dass 6 Millionen einfach vom Himmel fallen? Sie hat Ihnen 6 Millionen gesagt? Ja. Es gibt zusätzliche Unkosten und Bankgebühren. Am Ende wird es wesentlich weniger sein. Und wie viel? Ja, eher um die 4 Millionen. Ja, du Tatsache. Er hat sich Sorgen gemacht, dass ich Sie betrügen will. Die prüfen jetzt, ob ich vertrauenswürdig bin. Elmo. Bitte sprich nicht mit mir, als wäre ich ein dummes Kind. Wie soll ich denn sonst mit dir reden? Es ist ja auch mein Geld, das Sie haben wollen. Niemand will Geld haben, verdammte Scheiße! Noch nicht. Sie wollen nur 29 Millionen für 24 Stunden auf mein Bankkonto legen, dann gebe ich es Ihnen zurück, abzüglich meines Anteils. Was ist daran so schwierig? Glaubst du wirklich an das, was du da sagst? Nein, nicht wirklich. Warum dann also? Ich will sehen, wie weit ich Sie treiben kann. Was? So ein Ding. Die Zentralbank von Nigeria? Ja, Sir. Hier spricht Dr. Odiyami. Also, wissen Sie was? Sie klingen exakt wie der Rechtsanwalt Abu Bakr. Er hat mir Ihren Akt übergeben. Ja, was für ein Akt? Betreffs des Vermögens von Häuptling Alinta. Und was wollen Sie von mir? Ihre Faxnummer, dass wir Ihnen die nötigen Formulare zusenden können. Zum Unterschreiben. Nee, ich unterschreibe gar nichts. Nun, wir können Ihnen doch das Geld nicht ohne Ihre Unterschrift auf Ihr Konto überweisen. Ja, was soll ich Ihnen glauben, dass Sie tatsächlich von der nigerianischen Zentralbank anrufen? Ich an Ihrer Stelle würde das nicht. Ach, würden Sie nicht? Nicht bei all den Gaunereien, die aus Nigeria kommen. Deswegen möchte ich Ihnen die erforderlichen Dokumente mit dem Briefkopf der Bank zufaxen. Anschließend möchte ich Sie bitten, die Nummer auf dem Briefkopf anzurufen, damit Sie sehen, dass Sie tatsächlich mit der Bank verbunden sind. Wir möchten, dass Sie zufrieden sind, dass alles legal und mit offenen Karten gespielt wird. If you know the extension you require, please dial it now. Otherwise, dial zero for the operator. Thank you. Please hold. I'm transferring you now. Okay. Hier, schau dir den Briefkopf an und das ist das Originaldokument von Häuptling Alinta persönlich unterschrieben. Das kann jeder erfinden. Rainer, ich habe zurückgerufen unter dieser Nummer. Eine Telefonistin antwortete Zentralbank of Nigeria. Es war eine Frau. Ich habe nicht nach dem Mann gefragt, der mich angerufen hatte, sondern nach dem Overseas Transactions Department. Und dann bin ich in eine Warteschlange gekommen, die wiederholte Zentralbank of Nigeria. We're trying to connect you. Und dann war ein Mann dran, Overseas Transactions, how can I help you? Rainer, ich war entschlossen aufzuhängen, falls er Deutsch spricht. Ja, und? Englisch. Ich habe die gleiche Stimme erwartet, aber es war jemand anderer. Und was beweist das? Das beweist, ich habe die nigerianische Zentralbank angerufen. Und dann war ich hier bei meiner Bank und habe sie gebeten, ihre Auskünfte über Lagos zu konsultieren. Ja, da wurde mir bestätigt, dass Häuptling Esam Alinta bis zu seinem Tod tatsächlich der Vorsitzende der Fortune Group gewesen ist. Elmer, wieso brauchst du das? Du hast genug Geld, du hast einen Job, du fährst das Auto, das du fahren willst, du lebst das Leben, das du leben willst. Diese Geschichte wird böse enden. Wird sie nicht. Ich weiß bei jedem Schritt ganz genau, was ich tue. Ich frage mich, wie das wäre, wenn das Ganze woanders herkäme. Zum Beispiel aus Belgien oder aus Schweden. Ja, was ist da der Unterschied? Exotisch. Afrika. Das hat doch damit nichts zu tun. Doch, nur damit. Wieso? Schwarz, das fasziniert mich. Weißt du, schwarz oder weiß, das ist mir sowas von scheißegal. Kostet aber Geld. Ach, Peanuts. Wie viel verlangen Sie? Nur $10,000. $10,000? Ja, Gebühren. Kriege ich mit dem Hauptcheck sofort wieder. Was für ein Hauptcheck? Ist schon unterwegs. Per Telex. Ist morgen auf meinem Konto. Zollstempelgebühren? Was zum Teufel ist das? Eine Exportgebühr. Es handelt sich schließlich um eine internationale Transaktion. 5.500 US-Dollar. Ja, scheiße, warum soll ich das bezahlen? Sie sind derjenige, der das Geld importiert. Und das bekomme ich zurück? Selbstverständlich. Sie ziehen es einfach vom Hauptcheck ab. Also schriftlich. Also das brauche ich schriftlich. Kein Problem. Von einem Notar unterzeichnet. Noch heute per Fax. Sie wollen eine notarielle Bescheinigung? Ja, das will ich. Das gibt Notarsgebühren. Schluss damit! Schrei mich nicht an! Keinen Pfennig mehr! Der Scheck ist unterwegs per Telex. Nein! Morgen früh gehe ich zur Bank und storniere deine Überweisungen und nehme all mein Geld von deinem Konto. Na, dann ist das illegal. Du erzählst mir was von illegal. Was geht in dir vor? Mein Gott, das ist eine Bagatelle. $500 für einen wahren Steuerstempel. Und dann ist Schluss garantiert. Scheidung, Elmo. Kostet dich mehr als $500. Hören Sie mal, ich warte hier seit 5 Wochen darauf, dass der Scheck auf mein Konto kommt. Noch immer nichts. It's a long way from Lagos to Hamburg, Mr. Mann, Deutsch. Mann, sprechen Sie Deutsch. I'm sorry, I don't. This is a cheating. Das ist nicht honestly. Aha. Just a minute. Which language, please? German language. I just find the right tape. Tape? Wieso Tape? Was heißt hier Tape? Sehr geehrter Kunde. Also, hören Sie mal. Unsere Dienstabteilung hat die von Ihnen telefonisch mitgeteilten verleumderischen Anschuldigungen, unsere Firma habe sich ungesetzlich verhalten, auf Tonband aufgezeichnet. Ihre Vorwürfe werden sehr ernst genommen und Sie können damit rechnen, wegen Verleumdung belangt zu werden. Unverschämtheit. Falls Sie Ihre Anschuldigung zurücknehmen wollen, ist ein außergerichtliches Übereinkommen nicht ausgeschlossen. In dem Fall senden Sie bitte einen beglaubigten Scheck über die Summe von $20,000 auf das übliche Bankkonto in Lagos. Sie konnte nur die letzte Überweisung stornieren, $3,000, aber die $15,000 sind weg, endgültig. Ich werde einen Anwalt nehmen. Ach Quatsch, Anwalt, der wird dich noch mehr Geld kosten. Und deine Investition kriegst du nie wieder zu Gesicht. Die Leute sind längst über alle Berge in den scheiß Urwald verschwunden. Das ist wirklich nicht besser verdient. Sag Marion, die soll zurückkommen. Will sie nicht, jedenfalls jetzt noch nicht. Vielleicht in ein paar Monaten. Sie sagt, du hast nicht alle Tassen im Schrank. Ich bin nicht verrückt, Rainer. Dumm, ja, vielleicht, nein, nicht mal das. Ich musste, verstehst du? Hm? Ich weiß nicht was, irgendwas hat mich am Arsch gepackt. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt Schluss mache, dann kann ich nie mehr schlafen. Keine Ruhe, für den Rest meines Lebens. Und jetzt ist Schluss, aus und vorbei. Endgültig. Nigeria is the best land. Wow. Cause we got the best big booty girls. Wow. And the big players with the big wheels. Wow. And we got 419 locked down. Wow. Nigeria is the best land. My name is Ade, I'm a yardie. Oh, really? You wanna make some money really quickly? Ooh, yeah. Well, bring your passport and bank statements. Ditch? Hallo? Hallo? Wer zum Teufel ruft mich mitten in der Nacht an? Ditch? Emily Alinta. Ach was? Ach, und... Ich dachte, dass es sie überhaupt nicht gibt. Sie können sich nicht vorstellen, wie leid mir das alles tut. Ja, was, und Sie sprechen Deutsch? Ach so, ja, richtig, Au-pair-Mädchen. Wo war das noch? Baden, Baden. Baden, Baden. So, und was wollen Sie jetzt von mir? Vergebung. Man hat mich dazu gezwungen. Ich habe große Probleme hier. Ich bin unter Druck gesetzt worden. Es tut mir leid für den Schaden, den ich Ihrer Familie zugefügt habe. Ja, das ist ja nur Scheißgeld, ne? Sonst nichts. Ich will nur keine bösen Gefühle gegen mich. Sie können sich nicht vorstellen, wie schwierig es ist für eine alleinstehende Frau in diesem Land. Ganz besonders für eine Witwe. Ich habe alles verloren. Ich habe keine Rechte. Gar nichts. Eine Frage. Wie viel Geld soll mich jetzt dieser Anruf kosten? Ich will nichts von Ihnen. Nur bitte. Denken Sie nicht schlecht von mir, bevor ich in mein Grab gehe. Ach Gott, wer redet denn vom Sterben? Mein Leben ist in Gefahr. Wenn irgendwo in der Welt jemand schlecht von mir denkt, wenn ich sterbe, dann schlafen die bösen Geister bei mir im Grab. In alle Ewigkeit. Und können machen mit mir, was sie wollen. Ich sag Ihnen mal was, böse Geister sind nicht mein Problem. Sehr wohl, mein Bruder. Denk nicht schlecht von mir. Ich werde deine Freundlichkeit nie vergessen. Ja, und was soll ich jetzt bitte schön über Sie denken? Hallo? Hallo? Sie ruft mit Sicherheit wieder an und verlangt Geld. Rainer, seit 3 Wochen kein Anruf, keine E-Mail. Vielleicht bereut sie es wirklich. Wenn sie Geld wollte, sie hat sich längst wieder gemeldet. Elmo. Was ist? Willst du ihr einen Scheck schicken, weil es ihr leid tut? Ach, Arschloch. Hallo? Emily? Emily, sind Sie das? Ich verstehe kein Wort. Ja, was wollen Sie von mir? Geld? Hallo? Emily? Wer ist denn da? Ja, verdammt, wer ist denn da? Hier ist Marion. Ich frage dich zum allerletzten Mal, wie du dich entschieden hast. Verdammt, wer ist denn da? Hallo? Ditch? Emily, seit 3 Wochen kein Anruf, keine E-Mail. Warum haben Sie denn eben nichts gesagt? Ich bin auf der Flucht. Kann nicht lange sprechen. Sie ist so einem Fisch. Sie würde mir sogar die Zunge herausschneiden, nur damit ich nicht mit Ihnen spreche. So, wer denn? Millicent. Und wer ist denn das? Wer zum Teufel ist denn Millicent? Häuptling Alintas Hauptfrau. Die ihnen das Geld gestohlen hat, Ditch. Und jetzt will sie mich umbringen. Ach Gott, warum will sie umbringen? Weil ich so viel weiß über sie. Weil ich ihnen helfen will, ihr Geld wieder zu kriegen. Und weil sie schon immer eifersüchtig war auf mich. Und warum? Ich... kann ich nicht sagen. Schließlich kennen wir uns ja nicht. Persönlich. Ja, das ist richtig. Emily, ich will das trotzdem wissen. Sie hat einen kleinen... wie sagt man? Hintern? Ach so. Kein Fleisch. Ja. Verstehen Sie? Ja. Häuptling Alinta mochte meinen Leber. Afrikanisch und üppig. Ach was, und deshalb will sie sie umbringen? Ja! Sie weiß, wie sie mich loswerden kann. Millicent hat ihnen ihr Geld gestohlen, Ditch, mein Freund. Sie hat mich gezwungen, gegen sie zu arbeiten. Aber jetzt weiß ich, wie ich es wieder kriegen kann. Oh Gott! Emily! Emily! Emily! Der oberste Gerichtshof von Nigeria hat die Todesstrafe durch Steinigung gegen die Frau namens Amina verhängt. Ihr richtiger Name muss zur Sicherheit ihrer Familie geheim gehalten werden. Am 3. Juni wird sie bis zum Hals eingegraben und bis zum Eintreten des Todes gesteinigt werden. Ihr wird vorgeworfen, außerehelich mit einem Mann geschlafen zu haben. Die Tatsache, dass Amina seit einem Jahr Witwe ist, erspart ihr unter dem Gesetz der Scharia nicht die Anklage des Ehebruchs. Die nigerianischen Autoritäten haben Amina einen Aufschub verweigert, um ihr Baby stillen zu können. Es kostet sie kaum eine Minute ihrer Zeit, eine Minute, um das Leben einer unschuldigen Witwe zu retten. Für weitere Auskünfte bitte wählen Sie Amnesty International unter der Nummer. Yes? Deutsch sprechen, bitte. Auf der Stelle. Someone speaking German language. Just a minute. Schnell! Das kostet ein Vermögen. Felicity Banta speaking, was kann ich für Sie tun? Guten Tag, Amnesty International. Spreche mit Amnesty International. Ich habe die Nummer aus Ihrer Steinigungsmail. Wir sind die nigerianische Vertretung von Amnesty International. Es geht um das Mädchen, das zu Tode gesteinigt werden soll, diese Witwe. Wollen Sie einen Beitrag zu der Kampagne leisten? Kampagne? Na, für Ihre Freilassung. Nein, ich will Ihren richtigen Namen wissen. In der Mail steht Amina. Einen Augenblick bitte. Ja. He wants to know her name. Hallo. Bedauere, es ist uns nicht gestattet, in dieser Angelegenheit den richtigen Namen des Opfers bekannt zu geben. Es geht darum, Ihre Familie zu schützen. Ja, klar, aber ich bin ein Freund von... Ich habe irgendwie mit dieser Sache zu tun. Sie können einen Beitrag spenden, wenn Sie dem Opfer helfen wollen. Ich kann Ihnen die Bankadresse für eine Direktbuchung von Ihrem Konto schicken. Würden Sie mir bitte Ihre Kontonummer nennen? Die hat mich schon genug Geld gekostet. Ich werde einen Beitrag spenden, wenn ich Ihren richtigen Namen erfahre. Ich kann Ihnen Ihren richtigen Namen nicht sagen. Es könnte Sie das Leben kosten. Gut, dann sagen Sie ihn nicht, dann werde ich ihn sagen und Sie brauchen nur mit Ja oder Nein zu antworten. Emily Alinta. Also, soll ich jetzt was spenden oder nicht? Überweisen Sie Ihre Spende. Vers 4,15 Koran. Für jede eurer Frauen, die Unzucht treiben, finde 4 Zeugen, die gegen sie aussagen. Wenn sie Zeugnis ablegen, sperre die Frauen in ihre Häuser, bis der Tod sie ruft oder bis Allah einen neuen Befehl für sie ausgibt. Ja, Ersatzteile Dietsch. Ich bin's, Marion. Soll ich zurückkommen? Es sind schon 4 Monate. Du, leck mich. Ich hab gesagt, leck mich! Und wenn ich jetzt ein Kunde gewesen wäre? Scheißegal, Rainer, was willst du? Seit Wochen habe ich dich nicht mehr gesehen. Weder in der Kneipe noch beim Bowling. Nein, keine Zeit. Tschüss, bis dann. Und hier, die beiden Ehebrecher sollen ausgepeitscht werden, jeder von ihnen mit 100 Peitschenhieben, und sei ohne Mitleid mit ihnen bei der Erfüllung von Allahs Gesetz, wenn du an Allah und das jüngste Gericht glaubst. Und eine Gruppe von Gläubigen soll Zeuge ihrer Strafe sein. Und dann wird die Peitsche zu mild und man verhängt die Steinigung. Sie graben einen bis zum Hals in Sand ein. Und dann werfen sie einem Steine an den Kopf. Die Steine sollen nicht zu groß sein und nicht zu klein. Emily? Ich kann nicht reden. Sie überwachen mich die ganze Zeit. Ich habe ihr Handy gestohlen, um sie anzurufen. Sind Sie im Gefängnis? Noch schlimmer. Sie können es Ihnen nicht vorstellen. Doch, doch, doch, ich versuche es mir vorzustellen. Ich glaube, da kommen Sie zurück. Wenn Sie wussten, dass ich mit Ihnen spreche. Was dann? Sie würden mich nackt in ein Nest von Skorpionen werfen. Nackt? Diese Leute machen von nichts Halt. Ja, wer denn die Steiniger oder wie man das nennt? Ich höre Sie vom Krokodilsumpf. Oh, kommen. Ich muss mich beheilen. Sie sind der einzige Mensch, an den ich mich wenden kann. Niemand ist so nett zu mir gewesen wie Sie. Sie müssen mir helfen, Ditch. Emily, ich habe eine Spende geschickt. 500 Euro an Amnesty International in Lagos. Geld hilft mir nicht. Sie müssen mit Abubakar Kontakt aufnehmen, dem Rechtsanwalt. Er ist der Einzige, dem wir trauen können, Ditch. Mein Leben ist zu Ende. Tun Sie etwas für mich? Retten Sie meine Kinder. Sie wird sie den Krokodilen zum Fraß vorwerfen. Für mich kann nichts mehr getan werden, aber ich flehe Sie an. Tun Sie etwas für meine Kinder. Retten Sie sie vor Milizent. Hallo? Hallo, ich möchte Emily sprechen. Auf der Stelle. I don't understand you, man. Emily. Emily Alinta. Sie hat mich eben von dieser Nummer aus angerufen. Ich habe die Nummer auf meinem Display. No Emily here, man. You are lying. You are the lapidators. I will call in Amnesty International. This is Cedric's discotheque, man. Lagos, Nigeria. You got the wrong number, man. No, she is your... Wie sagt man? Gefangener auf Englisch. Scheiße, verdammt nochmal. Scheiße. Schwarzes wie dich habe ich ja noch nie gesehen. Im Tageslicht bin ich sogar noch schwärzer. Am Saum der Savanne. Die Hähnen heulen. Und ich habe immer dafür bezahlt. Die Kanarien in Hamburg. Mich kriegst du gratis. Gib mir die Hand. Wo bist du? Ich kann dich nicht finden. Hinter dir. Am Abgrund. Über dem Urwaldfluss. In dem es vor Piranhas wimmelt. Gibt's in deinem Land ein ordentliches Pilz? Ja, was wollen Sie? Felicity Banta, Amnesty International, Lagos, Nigeria. Spreche ich mit Mr. Emo? Das kann sein. Mr. Emo, Sie haben vor einiger Zeit wegen einer in Nigeria vermissten Person bei uns angerufen. Ja, das kann sein. Ich habe ein paar Informationen, die Ihnen nützlich sein könnten. Ja, wie viel? Direktbuchung, Eurocheck, was? Information hat keinen Preis, Mr. Emo. Wir sind eine gemeinnützige Organisation, die Menschen hilft, deren Rechte missachtet worden sind. Yes. Also geht es um Emily? Es ist mir nicht gestattet, den Namen des Opfers zu nennen. Außerdem sollten Sie daran denken, dass dieses Telefon möglicherweise abgehört wird. Gut, was können Sie mir sagen? Die Person lebt noch, befindet sich jedoch in größter Gefahr. Sie möchte sich Ihnen gegenüber dankbar erweisen für die Unterstützung, die sie von Ihnen erhalten hat. Als Ehefrau eines Stammeshäuptlings ist sie im Besitz von wertvollen Edelsteinen. Rubine, Saphire und Diamanten, die es nur in Nigeria gibt. Mhm. Der Person ist es gelungen, mir diese Information zukommen zu lassen, als man mir gestattete, sie im Gefängnis zu besuchen. Sie verriet mir das Versteck der Edelsteine. Ja, aber was muss ich dann tun? Sie müssen in London ein spezielles Bankschließfach eröffnen, wo die Steine deponiert werden können. Was, in London? Das ist die einzige Stadt, wohin der Transit dieser Steine sicher ist. Sie müssen allerdings ein Sicherheitsbond dafür anlegen, weil sie viel zu kostbar sind, um sie für einen normalen Transport zu versichern. Und wie viel? 20.000 US-Dollar. Natürlich nur als Sicherheit. Sobald Sie die Steine in der Hand haben, bekommen Sie Ihren Bond selbstverständlich zurück. Ja, sagen Sie mal, erwarten Sie tatsächlich, dass ich Ihnen das abnehme nach allem, was mir passiert ist? Wer soll denn das glauben? Nicht mal so ein Idiot wie ich. Mr. Amo, Sie haben uns angerufen und um unsere Hilfe in einer persönlichen Angelegenheit gebeten. Normalerweise schaltet sich Amnesty International nur im juristischen Fall von Missachtung der Menschenrechte ein. Wenn Sie keinen weiteren Kontakt wünschen, werden wir das der Person mitteilen. Falls man uns noch einen Besuch gestattet, falls sie noch am Leben ist. Warten Sie mal. Ich habe eine bessere Idee. Eine Frage, spricht hier im Bus jemand Deutsch? Deutsch? Mein Englisch ist sehr schlecht. Ich suche eine Frau namens Emily Alinta. Emily Alinta. Ich bin bereit zu zahlen für jede Information, die mir hilft, sie zu finden. Hallo? Emily Alinta. Was kostet die Busfahrt eigentlich? Hallo, ist niemand? Also zuerst war ich bei der Zentralbank auf Nigeria hier in Lagos und habe nach Dr. Odiyami gefragt, mit dem ich per Telefon verhandelt hatte. Und man hat Ihnen geantwortet, dass man noch nie von ihm gehört hat. Ja, woher wissen Sie das? Es ist mein Job, sowas zu wissen. Aha. Ja, und dann war ich bei der Vertretung von Amnesty International hier in Lagos. Empfanden niemanden, weil es in Lagos keine Vertretung von Amnesty International gibt. Richtig. Und dann habe ich schließlich Sie gefunden, Mr. Anwalt Abubakar Abubakar. Und ja, auch wenn ich gar nicht sicher bin, ob Sie das nun wirklich sind. Vielleicht nicht. Ich weiß, was in Nigeria vorgeht. Ja, aber warum ich? Warum ausgerechnet ich? Warum haben die mich rausgepickt? Ich bin nicht mal reich. Doch, wenn man sie mit 200 oder 300 multipliziert. Ungefähr 20 Personen kommen jede Woche aus allen Teilen der Welt in mein Büro. Sie alle wollen, dass ich ihnen ihr Geld zurückhole aus den Händen der nigerianischen Meisterbetrüger. Es ist unmöglich. Ja, aber Sie selbst sind es doch, der mich betrogen hat. Ich? Ja, Sie sind doch Herr Abubakar, der Rechtsanwalt. Der bin ich. Es gibt aber mehrere. Was meinen Sie damit? Sie stehlen mein Briefpapier mit dem offiziellen Briefkorb, benutzen meine Faxnummer und können sogar in meinen Mailserver einbrechen. Am Telefon geben sie sich für mich aus. Diese Leute sind professionelle Chamäleons. Kürzlich habe ich erfahren, dass sie sogar jemanden haben, der so aussieht wie ich und der meine Klienten vor Gericht vertritt. Ja, und warum unternehmen Sie nichts dagegen? Was denn? Mir die Kehle durchschneiden lassen? Oder besser noch ein Halsband, einen glühenden Reifen um meinen Hals? Diese Leute verstehen keinen Spaß. Und warum wenden Sie sich nicht an die Behörden? Ja, oder an die Regierung? Welche Regierung? Dieses Land wird von einer Militärmafia regiert, die sämtliche Ressourcen des Landes kontrolliert und ausbeutet. Absolut alles. Ey, aber ich verstehe das nicht. Dieser Mann am Telefon... sprach Deutsch und das überrascht Sie. Nein, was mich überrascht ist, dass Sie Deutsch sprechen. Julius Berger GmbH. Wie, was ist das denn jetzt wieder hier? Eine deutsche Firma. Sie hat einen Multimillionenauftrag gewonnen, für einen unserer zahlreichen Ex-Präsidenten einen bombensicheren Bunker zu bauen. Ich habe ihre Interessen vertreten, weil ich Deutsch spreche. Ganz zu schweigen von den deutschen Firmen, die ihre schmutzigen Finger im nigerianischen Erdöl stecken haben. Und bald, so nehme ich an, werde ich sie vertreten, weil ich Deutsch spreche, um sie bei ihrem Versuch, ihr verlorenes Geld zurückzubekommen, zu vertreten. Nee, hören Sie, mir geht es nicht um das Geld. Ich will was anderes. Wirklich? Was denn? Emily Alinta. Yeah, yeah. BB. My family. That's how we be. Yeah. My Nigerian people. Adidas. So. Hören Sie mal, die Frau hat man gezwungen. Man hat sie gezwungen, mir eine E-Mail zu schicken, Geld aus mir rauszulocken. Warum? Weil die Hauptfrau des Häuptlings, diese Millicent, ist ganz offensichtlich eifersüchtig auf sie. Und die setzt nun alles dran, dass Emily wegen Unzucht verurteilt wird. Auf diese Weise kann sie nämlich loswerden, ohne dass sie ihr ihren Anteil an dem Geld an den Häuptling abtreten muss. Ja? Glauben Sie im Ernst an das, was Sie da erzählen? Hören Sie, sie hat mich aus tiefster Verzweiflung angerufen. Ihr tut leid, was mir passiert ist. Vielleicht wollte sie einfach nur noch mehr Geld von Ihnen. Ja, dann hätte sie doch darum gebeten. Das hat sie aber nicht. Brauchen Sie diesen ganzen Ärger? Mann, was heißt brauchen? Wer braucht schon Ärger? Viele Leute. So wie Sie es, Maxi Geil. Nee. Also ich bin nicht verrückt, Mister. Nicht? Niemand hat Sie gezwungen, hier zu kommen. Niemand betrügt Sie diesmal. Es gibt keine vorgetäuschten Tatsachen. Sie sind aus freien Stücken hergekommen und hoffen, noch mehr Scheiße zu erleben, right? Ich zahle. Ich zahle, wenn Sie mir helfen, sie zu finden. Sie haben noch immer Geld? Nicht viel, aber ein bisschen. Ich helfe Ihnen als Freund. Aber Sie müssen mir sagen, wie sie aussieht. Ich habe sie doch noch nie gesehen. Ich werde es Ihnen sagen. Sie ist groß und selbstbewusst. Sie hat dicke, weiche Lippen, straffe Brüste und einen prallen afrikanischen Arsch. Und sie ist sehr, sehr schwarz. Woher wissen Sie das? Sie haben mir das gesagt, White Man, mit Ihren Augen. Sie sind wegen einer schwarzen Möse nach Nigeria gekommen. Das kann ich auch in Hamburg haben. Hey, setzen Sie sich. Ich werde Ihnen helfen, sie zu finden. Aber ich muss sicher gehen, dass es Ihnen wirklich ernst ist. In diesem Land herrscht so viel Korruption auf allen Ebenen, dass ein Mann wie ich fünfmal hinschauen muss, um sicher zu gehen. Mit was? Mit Ihnen. Woher soll ich wissen, ob das nicht noch ein Betrug ist, um mich da reinzuziehen und später zu erpressen? Scheißviecher! Scheiße! Kein Licht! Oh Mann, der schwarze Kontinent! Scheiße! Warme Pisse. Oh Mann! Oh nein! Nein! Was die Skorpione getan haben. Vorher war ich ganz schwarz und jetzt bin ich ganz blau. Und was ist das für eine Tätowierung auf deinem... Hier unten, das ist das Symbol meines Stammes. Eine Hand, die in einen Frauenbauch greift. Was wird sie herausziehen? Ein Baby oder eine Tarantel? Das ist eine weiße Hand. Das ist eine Kolonialhand, Elmo. Das ist deine Hand. Du lass mich das mal anfassen. Mit dem Finger. Vorsichtig. Wenn der Finger einmal drin steckt, kriegst du ihn vielleicht nie wieder raus. Ruf die deutsche Botschaft an! Holt mich hier raus! Schlangen und Skorpione! Ich will mein Geld zurück! Deutschland gegen Nigeria, hier Weltmeisterschaft! Kann ich in diesem Scheiß-Dschungel endlich meinen Pilz haben? Sie haben das Telefon nicht abgenommen, also musste ich herkommen und nach Ihnen sehen. Ja, krank bin ich. Bin so krank. Malaria, AIDS, alles. Brauchen Sie einen Arzt? Oh, würde mich wahrscheinlich $5,000 kosten. Sie sollten zurückkehren, wo Sie hergekommen sind. Sie vergeuden hier nur Ihre Zeit. Nein! Ich muss Sie finden. Ich muss. Ich weiß, wo sie ist. Also wir fahren jetzt zu Emily. Millicent. Wie Millicent? Die andere Frau. Ja, und wo ist Emily? Nur Millicent weiß das. Aber wir sind auf dem Weg zu ihr. Sie sind auf dem Weg zu ihr. Wie, Sie nicht? Ich will mit dieser Geschichte nichts zu tun haben. Ich bringe sie bis an den Dorfrand. Die Savanne müsste sie dann allein durchqueren. Was, Savanne? Um die zweite Frau zu treffen? Millicent war die Hauptfrau. Emily die zweite. Das ist der Kern des Problems. Zwei Frauen. Sagen Sie mal, fickt er die gleichzeitig? Wir sind doch keine Barbaren. Aus dem Fenster! Nicht in meinen Mercedes! Was auch immer Sie tun, tragen Sie kein Geld mit sich rum. Ich habe immer Geld bei mir, man kann ja nie wissen. Sie haben noch immer nichts dazu gelernt. Wie viel haben Sie bei sich? Kreditkarten, Visa, Reisechecks, ein bisschen Bargeld. Ein weißer Mann, der mit vollen Taschen die Savanne durchquert. Dafür wird man Sie umbringen und den Krokodilen zum Fraß vorwerfen. Sagen Sie mal, haben Sie ein Safe in Ihrem Büro? Ich? Sie sind wohl verrückt. Wenn irgendwas passiert, würden Sie mich verantwortlich machen. Aber wem kann ich denn hier trauen? Niemandem. Nicht einmal mir. Bitte bringen Sie es zur deutschen Botschaft. Ihnen vertraue ich. Dafür brauche ich Ihren Reisepass und Sie müssen einen Brief schreiben und es denen erklären. Sonst würden die mir nicht glauben. Und ich gebe Ihnen eine Quittung, die Sie als billig behalten. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich, wie korrupt dieses Land ist. Was meinen Sie, von wem wir das gelernt haben, mein Lieber? Weiter fahre ich nicht. Ja, das ist ja schon dunkel. Wo verdammt sind wir denn hier überhaupt? In einem Dorf jenseits der Savanne. Millicent wartet auf Sie. Von der Telefonzelle da drüben können Sie sie anrufen. Ich habe Ihnen eine Nummer aufgeschrieben. Ich bin plötzlich nicht mehr so sicher, ob ich das überhaupt will. Das müssen Sie wissen. Wenn Sie wollen, fahre ich Sie nach Lagos zurück. Aber das ist dann das Ende. Ich habe das alles für Sie organisiert und einen ganzen Tag Arbeit damit verloren. Hören Sie, ich bezahle Sie für Ihre Zeit. Ich will keine Bezahlung. Ich... Was willst du denn jetzt noch, White Boy? Sie haben mich reingelegt, ne? Zu spät. Das war mein allerletztes Geld. Das ist nicht mein Problem. Sie gehen ziemlich weit, ne? Wir gehen so weit, wie du uns lässt. Halt, warten Sie! What the fuck is it now? Ich habe mein Leben lang keine Angst gehabt, nicht einmal als Kind. Und jetzt hast du Schiss? Ja, aber was soll ich denn jetzt hier in der Savanne, mitten in der Nacht? Die Hyänen vermeiden. Hey, wart! Oh, Scheiße. Ja, Scheiße, jetzt weiß ich nicht, ob da hier irgendwelche Münzen ist. Gibt's hier keine Telefonkarten oder... Hallo? Muss ich hier irgendeinen Knopf drücken oder was? Sehen Sie das nicht? Also irgendwie hatte ich jetzt gehofft, dass... Wo sind Sie? Irgendwie hatte ich gehofft, dass Sie kein Deutsch sprechen. Wo sind Sie, Bruder? Ja, wenn ich das mal wüsste. Ich nehme an, Sie sind nicht Emily. Nein, ich bin Millicent. Ach so, ja, natürlich. Das ist ja klar, Sie können ja gar nicht Emily sein, weil die ist ja angeblich im Gefängnis oder wird gesteinigt. Emily ist in großer Gefahr. Sie braucht Ihre Hilfe. Ja, wenn hier jemand Hilfe braucht, dann bin ich das. Ich kann Sie nicht gut hören. Ich sagte, Sie sind also die berühmte Hauptfrau von Häuptling weiß nicht wie. Und ich nehme an, Sie sprechen Deutsch, weil Sie als Au-pair-Mädchen hier in Düsseldorf oder was weiß ich. Heilbronn, klar. Alle Frauen von toten Häuptlingen, ne, haben ja alle irgendwie als Au-pair-Mädchen in Deutschland. Hören Sie dich! Scheiße, Elmo! Heiße ich, verdammter Mann. Scheiße, Elmo? Hör mal, sag mir sofort, wo du Emily versteckt hast. Ja, sag mir das sofort, oder ich rufe die Polizei. Verdammte Scheiße, ich auf der Stelle. Ich kann sie zu Emily bringen. Sie wartet in einem Versteck auf sie. Sie schwebt in Lebensgefahr. Wir sind beide Witwenopfer. Ach, Witwenopfer. Ihr habt Emily versteckt. Ihr habt sie entführt, damit ich ihre Befreiung bezahle. Aber ihr habt nicht damit gerechnet, dass ich kein Geld mehr habe. Ich besitze keinen Pfennig mehr. Sie müssen durch das Dorf auf die andere Seite gehen. Dort steht ein Baobabbaum. Hier, meine Rolex. Ich habe nur noch meine Rolex. Altes Modell, aber ist noch was wert. Emilys Bruder erwartet Sie dort. Sie werden Sie zu mir begleiten. Und ich habe, Moment mal, du wirst das nicht glauben, ich habe $500 in 500-Dollar-Schein. Die habe ich in meinem Arschloch, habe ich die versteckt. Für alle Fälle, ja? In meinem Arschloch. Hier, für alle Fälle. Scheiße. Also, wo immer ihr seid, hinter dem einen Baum oder hinter einem anderen, ich will euch nur sagen, dass ich kein Geld habe. Dass der Rechtsanwalt Abubakar ist gerade zur deutschen Botschaft in Lagos. Verdammte Scheiße, meine Scheckhefte, verdammte Scheiße und mein Reisepass. This is a cheating, isn't it? Alles klar, ich soll zu dem Baobab-Baum gehen. Dort werdet ihr über mich herfallen. Ihr nehmt mir meine Rolex ab und die $500 in meinem Arsch. Aber erst, wenn ihr mich zu Emily bringt. Das ist meine Bedingung. Ihr gebt Emily frei und dann kriegt ihr die Rolex und dann sind wir mal weg. Jenseits der Savanne. Ihr seid so schwarz, dass ich euch im Finstern gar nicht sehen kann. Nur ein paar Augen. Mehr nicht. Ach so. Ja, aber... Aber Leute, das ist doch gar nicht nötig. Das ist doch absurd. Ich gebe es doch freiwillig. Was habt ihr denn davon, mich zu... Das ist doch völlig unnötig. Ihr würdet euch meine Leiche vom Hals schaffen müssen. Ihr könnt mich ja hier nicht einfach den Kängurus überlassen und den Hyänen. Früher oder später kommt die deutsche Botschaft. Die sucht mich. Hier die Rolex, die würde sie euch noch durchgehen lassen. Aber Mord... Mord, das ist was anderes. Wenn hier herrscht die Scharia, ne? Wenn ihr mir die Finger abschneidet, dann schneidet man euch die Finger ab. Und wenn ihr mich tötet, graben sie euch vielleicht ein und steinigen euch zu Tode. Ne? Was kann ich sonst noch? Und wenn ihr mich in den Malaria-Fluss, in Piranhas werft, dass sie meine Leiche auffressen und so weiter. Ne? Hey Leute, da seid ihr als Nächste dran. Und Im Krokodilsumpf. Hörspiel von David Zane Meyrowitz. Elmo, Martin Reinke. Emilie Alinta, Marie-Hélène Echard. Aboubakar Aboubakar, Aloysius Itoka. Afrikanische Männerstimme, Misraim Komi Tokbonu. Marion, Regina Lemnitz. Felicity Banta, Martha Fessation. Rainer, Joachim Kaps. Ton, Monika Steffens und Peter Awar. Regieassistenz, Arna Vogel. Regie, David Zane Meyrowitz. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2004.